1665. 30. April. Tag des Herrn. Große Besorgnis wegen der Seuche hier in der Stadt. Es heißt, 2 oder 3 Häuser seien schon verschlossen worden. Gott behüte uns alle. 24. Mai. Im Kaffeehaus die große Neuigkeit, die Pest nehme zu unter uns in dieser Stadt. Und was es für Mittel gäbe dagegen. Einige behaupten das eine, einige etwas anderes. 28. Mai. Meine arme Lady Sandwich, ängstlich wegen der Seuche, ist entschlossen, aufs Land zu gehen. 7. Juni. Heute sah ich in Drury Lane 2 oder 3 Häuser mit dem Zeichen eines roten Kreuzes auf den Türen. Und Herr, erbarme dich unser, darauf geschrieben. 10. Juni. Beim Abendessen höre ich zu meiner großen Sorge, dass die Pest in die City gekommen sei, obwohl sie diese 3 oder 4 Wochen seit ihrem Anfang vollkommen außerhalb der City geblieben ist. Aber wo anders sollte sie beginnen als bei meinem guten Freund und Genossen Dr. Burnett in der Fenchurch Street? 11. Juni, Tag des Herrn. Beim Spazierengehen sah ich die Tür des armen Dr. Burnett verschlossen. Aber er hat, wie ich höre, großes Ansehen bei seinen Nachbarn gewonnen. Denn er entdeckte es selbst als Erster und veranlasste selber aus eigenem Antrieb abgeschlossen zu werden. Was sehr nobel war. 15. Juni. Die Stadt immer mehr sehe ich und die Leute sehr in Angst davor. Da starben letzte Woche an der Pest 112, bei 43 die Woche davor, wovon einer in der Fenchurch Street und einer in der Broad Street beim Office des Schatzmeisters. 17. Juni. Höre, dass der Lord Schatzmeister mit seiner Familie die Stadt verlassen hat wegen der Seuche. 20. Juni. Da starben in Westminster 4 oder 5 an der Pest in einer Gasse in ein paar Häusern am letzten Sonntag, genau gegenüber dem Tor zum Palast. 22. Juni. Uneins, ob ich meine Mutter aufs Land schicken soll. Beschloss es ihr zu überlassen und sie war einverstanden zu gehen. Hielt dem nichts entgegen wegen der Seuche in der Stadt und meiner Absicht, auch meine Frau fortzuschaffen. 23. Juni. Per Mietkutsche nach Hause, was ein sehr riskantes Fortbewegungsmittel geworden ist heutzutage, da die Seuche gewaltig zunimmt. 28. Juni. Sah auf meinem Weg mehrere Pesthäuser in King Street und beim Palast. 29. Juni. Nach Whitehall, wo der Hof voll ist mit Wagen und Leuten, bereit die Stadt zu verlassen. Dann ins Harp and Ball und unterhielt mich dort. Dieses Ende der Stadt wird jeden Tag schlimmer, heimgesucht von der Pest. Die Sterbeliste beläuft sich auf 267, was rund 90 mehr sind als bei der letzten. Und davon nur 4 in der City, was ein großer Segen für uns ist. Auf dem Heimweg am Somerset House angehalten, wo auch alle zusammenpacken. 1. Juli. Höre in Westminster, die Seuche nehme außerordentlich zu. Traurig über die Nachricht, dass 7 oder 8 Häuser in Basinghall Street wegen der Pest verschlossen worden sind. 5. Juli. Von Herzen betrübt, mich von meiner Frau zu trennen. Obwohl es ziemlich heikel, die Sorge um eine Familie zu Hause zu haben in dieser Pestzeit. 6. Juli. Herr im Himmel, die Zahl an inspizierten Häusern, die ich diesen Tag in der ganzen Stadt bemerkte. Tatsächlich überall auf meinem Weg durch Long Lane und London Wall. 10. Juli. Unerfreulich bei Hof zu sein, alle haben Angst voreinander. Und alle so traurig und erkundigen sich nur nach der Pest. 12. Juli. Heute ein feierlicher Fastentag wegen der zunehmenden Pest. 13. Juli. Über 700 Tote wegen der Pest diese Woche. 18. Juli. Sehr beunruhigt, heute in Westminster Hall zu hören, dass die Amtsleute die Toten auf den offenen Tuttlefields begraben. Unter dem Vorwand, woanders mangele es an Platz.